venir. Oh, Marita, ich lass dich nimmer fort von mir. Oh, Marita, du bist mein Traum, mein Sonnenschein. Ich lieb nur dich, nur dich allein. Mein Herz ruft immer nur nach dir. Und seit ich dich kenne, verwehr ich dich, träum von dir, seh du toll. Ja, seit ich dich kenne, begehr ich dich, sag, ob ich hoffen soll. Und wolltest du einst wieder von mir gehen, nur ein Traum blieb für mich. Ich hatte dich nicht, ich nur angesehen, und seither lieb ich dich. Mein Herz sucht immer nur nach dir, oh Marita, ich lass dich nimmer fort von mir. Und war geduldig Tag und Nacht, bis einst mir deine Liebe lag. Du bist mein Traum, mein Sonnenschein. Mein Herz ruft immer nur nach dir.